Psst, Mom! Candice, Schatz, hast du dich etwa schon wieder mit Pastinaken angelegt? Ja, aber du musst dir ansehen, was Phineas und Ferb anstellen. Ach ja, und was tun die zwei? Die beiden hacken immer etwas aus und ich verliere noch den Verstand, denn kurz bevor du heimkommst, verschwindet es wie von Zauberhand. Die Jungs sind böse. Es kann doch nicht sein, dass nur ich ihre Dummheiten sehe. Gib alles, Candice, gib alles! Die Jungs sind böse. Ich buchstabier's, Mann. S-E-H-R, böse. Sie bauten Achterbahnen und einen Strand im Garten auch. Treibten Kühe durch die Straßen und verdreckten jeden Strauch. Und neulich im Museum reisten sie in ferne Zeiten. Und sie bauten ein Baumhausmonster. Es lässt sich nicht bestreiten. Die Jungs sind böse. Mein Herz fängt vor Wut an zu rasen, wenn ich sie nur sehe. Die Jungs sind böse, singt alle mit, es ist ihr böse. Du meinst, sie sei lieb, doch Mama, hör mir zu. Sie S-I-N-D, wirklich B-E-S-E. Die Jungs sind böse, die nerven mich, davon tut mir der Kopf schon ganz weh. Und das finde ich nicht gut. Die Jungs sind böse und alle S-E-R-B-S-E. Ja, das stimmt ganz genau, S-E-R-B-S-E. Genau diese Jungs sind böse Kleine. Ja.